Liebe Brüder und Schwestern, unser Verhalten spiegelt wider, was in unseren Herzen lebt. Jesus lehrte uns, denn wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Lukas 6,45. Wenn wir negativen Gefühlen erlauben, unser Denken zu bestimmen, werden unsere Handlungen unweigerlich diesem Weg folgen. Doch wenn wir Gedanken der Liebe, des Mitgefühls und der Demut pflegen, strahlen unsere Taten das Licht Christi aus. Paulus fordert uns in Philipper 2,5 auf: Habt die gleiche Gesinnung wie Christus Jesus. Der Herr, obwohl er Gott war, verzichtete auf alles und nahm die Gestalt eines Dieners an. Er zeigte uns, dass wahre Größe im Dienen liegt, darin, andere höher zu achten als sich selbst. Wenn wir diese Haltung einnehmen, spiegeln wir den Charakter Christi in unserem Alltag wider. Erinnern wir uns an die Worte aus Sprüche 4,23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt das Leben. Das Herz ist die Quelle unseres Verhaltens und unserer Handlungen. Wenn wir es rein und im Einklang mit Gottes Lehren halten, werden unsere Taten Gott verherrlichen und die Menschen um uns herum erbauen. Jakobus 1,19 rät uns: Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Eine geduldige und aufmerksame Haltung zeugt von geistlicher Reife. Wenn wir mehr zuhören und weniger reden, vermeiden wir Missverständnisse und fördern den Frieden in unseren Beziehungen. Der Apostel Petrus erinnert uns in 1. Petrus 3,15: Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Unsere Haltung beim Teilen unseres Glaubens soll von Freundlichkeit und Bereitschaft geprägt sein und die Hoffnung und Liebe widerspiegeln, die wir durch Christus empfangen haben. In Kolosser 3,12 und 13 werden wir ermahnt: Zieht nun an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Diese Eigenschaften sind grundlegend, um gesunde Beziehungen zu pflegen und Gottes Liebe in der Welt zu bezeugen. Wenn wir Herausforderungen begegnen, denken: Wir an Römer 12,12: Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Unsere Haltung in schwierigen Zeiten sollte von Vertrauen in Gott geprägt sein, in dem Wissen, dass er in jeder Situation bei uns ist. Lasst uns täglich nach der Führung des Heiligen Geistes suchen, damit unser Verhalten dem Willen Gottes entspricht. So werden wir echte Botschafter Christi sein, die seine Liebe und Gnade in jeder Begegnung widerspiegeln. Wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, unsere Gedanken zu leiten, verwandelt sich unser Verhalten in einen lebendigen Ausdruck der Gegenwart Gottes in uns. Und das, mein Lieber, geht nicht nur darum, sich in der Öffentlichkeit gut zu benehmen oder höflich zu wirken, sondern darum, jemand zu sein, dessen Innerstes durch das Wort geformt wurde. Was du sagst, wie du reagierst, wie du mit Menschen umgehst, die dir nichts zurückgeben können, all das zeigt, wem du wirklich dienst. Erinnere dich an das, was in Galater 5, 22-23 geschrieben steht: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind nicht nur schöne Tugenden, sie sind der Beweis dafür, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Wenn jemand dich ansieht, was sieht er? Jemanden, der ungeduldig, verbittert, reizbar ist. Oder jemanden, der Frieden ausstrahlt, der selbst an grauen Tagen Hoffnung bringt. Es liegt eine Kraft in der Haltung eines Menschen, der eine enge Beziehung zum Herrn hat. Denn es geht nicht darum, alle Antworten zu haben, sondern eine Gewissheit mit sich zu tragen. Gott hat alles unter Kontrolle. Und wenn diese Gewissheit in uns wohnt, verändert sich unsere Lebensweise. Die Art, wie wir mit Kritik, Zurückweisung oder verschlossenen Türen umgehen, wird von geistlicher Reife geprägt. Der Herr möchte uns an einen Ort der Reife führen, an dem wir nicht aus dem Bauch heraus leben, sondern vom Geist geleitet. Wie es in Römer 8,14 heißt: Denn alle, die vom Geist Gottes geleitet werden, sind Kinder Gottes. Vom Geist geleitet zu sein bedeutet, ihm zu erlauben, jede unserer Gesten, jedes unserer Worte, jedes unserer Schweigen zu formen. Es bedeutet, dem Himmel zu erlauben, unsere Reaktionen zu bestimmen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie viele Türen sich nicht wegen fehlender Fähigkeiten geschlossen haben, sondern wegen einer falschen Haltung? Manchmal fehlt es nicht an Talent, sondern an einem lernbereiten Herzen. Gott beeindruckt sich nicht an äußeren Dingen oder an unserer Position. Er schaut ins Herz. Und wenn er dort Demut sieht, erhöht er. Wenn er Dankbarkeit erkennt, vermehrt er. Wenn er Treue im Verborgenen sieht, ehrt er öffentlich. Deshalb achte auf dein Inneres. Achte auf deine Haltung. Denn eine gute Haltung ist nicht nur eine soziale Tugend. Sie ist ein geistlicher Schlüssel. Sie öffnet Wege, die Worte niemals öffnen könnten. Und eine falsche Haltung kann Türen verschließen, die selbst Gebete nicht wieder öffnen, solange es kein echtes Umdenken gibt. Wie Jesus in Matthäus 5,16 sagte, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Deine Haltung kann eine stille Predigt sein. Sie kann eine Brücke sein, über die jemand Jesus findet, oder eine Mauer, die im Weg steht. Welche Art von Zeugnis gibst du mit deinem Verhalten? Täusch dich nicht und denk nicht, dass kleine Haltungen nichts bewirken. Ein bitteres Wort im Eifer des Gefechts kann jahrelanges Vertrauen zerstören. Eine Geste der Ehre kann ein verletztes Herz heilen. Eine unüberlegte Reaktion kann eine Flamme des Glaubens auslöschen. Doch ein Blick voller Mitgefühl, ein Akt der Vergebung, eine großzügige Handlung, all das kann Leben verändern. Deshalb bitte Gott heute, Herr, forme in mir eine Haltung, die dir gefällt. Möge mein Leben mehr sein als nur schöne Worte. Möge meine Art zu leben zeigen, dass du in mir wohnst. Denn am Ende wird nicht zählen, wie viel du weißt, sondern wie viel du liebst. Und diese Liebe zeigt sich in deiner Haltung. Es liegt eine seltene Schönheit in der Haltung von jemandem, der sich entschieden hat, Gott mitten im Chaos zu vertrauen. Es ist keine Verleugnung der Realität, sondern aktiver Glaube, die Überzeugung, dass der Herr auch dann gut bleibt, wenn alles dagegen spricht. Es ist jener Friede, der alles Verstehen übersteigt, wie es in Philipper 4,7 geschrieben steht. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Dieser Friede ist nicht das Ergebnis günstiger Umstände, sondern eines hingegebenen Herzens. Es gibt Menschen, die kein einziges Wort sagen, doch ihre Art zu gehen offenbart Autorität. Etwas, das von innen kommt. Man kann es nicht kaufen, nicht vorspielen und nicht in Büchern lernen. Es ist der Heilige Geist, der durch jemanden wirkt, der bereit ist zu gehorchen. Dieser Gehorsam beginnt bei den kleinen Entscheidungen, nicht laut zu werden, nicht zurückzuschlagen, sich nicht zu rächen, sondern zu schweigen und zu vertrauen. Josef in Ägypten ist ein lebendiges Beispiel dafür. Er hätte sich auflehnen können, verbittert werden, seinen Glauben verlieren. Doch sein Verhalten, selbst angesichts von Ungerechtigkeit, führte ihn genau dorthin, wo Gott ihn haben wollte. Er musste sich nicht selbst ins Rampenlicht rücken. Gott übernahm das. Denn die richtige Haltung im Prozess entscheidet darüber, ob wir bereit sind für den Zweck, den Gott für uns hat. Wie du heute mit deinen Prüfungen umgehst, steht in direktem Zusammenhang mit dem, was Gott dir morgen anvertrauen kann. Wer im Kleinen treu ist, wird über vieles gesetzt werden. Matthäus 25,21. Diese Treue zeigt sich in der Art, wie du mit Menschen umgehst, die dir nichts bieten können, wie du reagierst, wenn du übersehen wirst, wie du dich verhältst, wenn man dir Unrecht tut. Eine Haltung voller Gnade hat die Kraft, ganze Atmosphären zu verändern. Manchmal ist dein Verhalten die einzige Bibel, die jemand liest. Deshalb predige nicht nur mit Worten, sondern lebe so, dass dein Verhalten das Evangelium verkündet. Sei jemand, der Trost bringt, Hoffnung spendet, Licht verbreitet, sobald er einen Raum betritt. Und hier liegt etwas Tiefes. Deine Haltung in schwierigen Zeiten zeigt, wer das Steuer in deinem Leben hält. Wenn Angst dich beherrscht, handelst. Du aus dem Affekt. Doch wenn der Geist dich leitet, antwortest du mit Weisheit. Sprüche 15,1 erinnert uns, eine freundliche Antwort wendet den Zorn ab, ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Wie viele Situationen könnten vermieden werden, wenn unsere Antworten weise wären? Anstatt zu reagieren, handle auf Grundlage des Wortes. Anstatt dich zu verteidigen, überlass es Gott, dein Verteidiger zu sein. Er hat noch nie eine Schlacht verloren. Oft ist unsere größte Prüfung, die richtige Haltung zu bewahren, wenn alles in uns schreit, das Gegenteil zu tun. Doch genau dann schaut der Himmel zu, wirkt der Geist und offenbart sich das Reich Gottes in uns. Du kannst ein Werkzeug der Veränderung in deinem Zuhause, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Gemeinde sein. Nicht wegen Titeln oder Positionen, sondern durch die Art, wie du liebst, dienst und dich verhältst. Jesus hat uns gelehrt, dass der Größte unter uns der Diener sein soll. Er hat das nicht nur gesagt, er hat es gelebt. Und genau zu diesem Maßstab sind wir berufen. Lass nicht zu, dass der Frust einer stürmischen Lebensphase deine Haltung vergiftet. Denn die Zeiten ändern sich, aber die Spuren, die du hinterlässt, bleiben. Und deine Treue, dein reines Herz zu bewahren, selbst wenn alles dich in die entgegengesetzte Richtung drängt, wird vor Gott nicht vergessen. Denn er ehrt die, die ihn ehren, selbst in den stillsten Haltungen. Es gibt Momente, in denen alles um uns herum gegen den Frieden zu arbeiten scheint, den wir so sehr suchen. Der Druck des Lebens, verletzende Worte, verschlossene Türen, all das kommt wie ein starker Wind, der uns aus dem Gleichgewicht bringen will. Doch höre gut zu. Nicht das, was von außen kommt, bringt uns zu Fall, sondern das, was wir in uns wachsen lassen. Deshalb wird es zu einem Akt der Weisheit, das Herz zu bewahren, ein Zeichen des Glaubens. Wie uns Sprüche 16,32 lehrt, Geduld ist besser als Stärke und Selbstbeherrschung besser als Stadteroberung. Gott achtet auf weit mehr als nur auf unsere lauten Gebete. Er sieht genau hin, wie wir mit anderen umgehen, wie wir reagieren, wenn niemand hinsieht. Integrität, Sanftmut, Milde, diese stillen Haltungen sind wie Weihrauch vor seinem Thron. Es geht nicht darum, gläubig zu erscheinen, sondern wie Christus zu leben. Und wie Christus zu leben bedeutet, sich für die Liebe zu entscheiden, wenn es leichter wäre zu hassen, sich für Vergebung zu entscheiden, wenn alles in uns nach Gerechtigkeit schreit. David war bereits zum König gesalbt und doch wartete er auf den richtigen Zeitpunkt. Er hatte Gelegenheiten, sich an Saul zu rächen, aber er entschied sich für eine Haltung der Ehre. Das machte ihn nicht schwach. Es machte ihn von Gott anerkannt. Eine vom Himmel geformte Haltung ist niemals ein Verlust. Sie ist eine Investition. Ins Unsichtbare, der Aufbau eines Zeugnisses, das keine Verleumdung auslöschen kann. Vielleicht sagst du, aber niemand sieht, was ich tue. Gott sieht es. Vielleicht hast du das Gefühl, Undankbarkeit zu ernten, obwohl du Liebe gesät hast. Aber sehe weiter das Gute. Galater 6,9 ermutigt uns. Lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht aufgeben. Die Ernte wird kommen. Lass nicht zu, dass der Schmerz von heute den Charakter zerstört, den der Himmel in dir formen will. Lieber Freund, deine Haltung kann den Unterschied machen. Ob du etwas bewahrst oder verlierst, was Gott dir anvertraut hat. Sie kann das Band sein, das eine Beziehung heilt. Die Brücke, die jemanden zu Christus führt, oder der Schlüssel, der neue geistliche Ebenen freisetzt. Denn wenn du mit Weisheit, Gnade und Ehrfurcht handelst, sagst du zum Himmel, ich bin bereit für mehr. Und wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn dein Verhalten verletzt oder entfernt hat, versteck dich nicht, bring es ans Licht. Die Bibel sagt in 1. Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Es ist keine Schande, neu anzufangen. Die eigentliche Schande ist, im Fehler zu verharren, wenn Gottes Barmherzigkeit bereitsteht, dich zu erneuern. Es gibt eine besondere Herrlichkeit, die sich offenbart, wenn Kinder Gottes gemeinsam in Haltungen wandeln, die mit dem Willen des Vaters übereinstimmen. Wir wurden nicht geschaffen, um isoliert zu leben. Jeder für sich, mit seinem stillen Glauben und einem Leben fern der Gemeinschaft. Nein, Gottes Plan war schon immer kollektiv, schon immer als Leib gedacht. Und der Leib funktioniert nur dann richtig, wenn jedes Glied mit den anderen zusammenarbeitet. Mit Demut, Geduld und Liebe. Das Wort erinnert uns in Hebräer 10, 24, 25. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere Versammlungen nicht verlassen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Schau dir an, wie tief das geht. Unsere Haltung soll nicht nur unserem persönlichen Wachstum dienen, sondern auch als Werkzeug zur gegenseitigen Erbauung. Es gibt Haltungen, die aufrichten, die heilen, die anderen helfen, wieder zu glauben. Eine Umarmung im richtigen Moment. Ein Wort der Ermutigung, eine Geste der Freundlichkeit. Das sind Samen, die, im Leib Christi gesät, in Heilung und Wiederherstellung aufblühen. Wenn du dich entscheidest, ein Kanal des Friedens zu sein, wirst du zu einem Treffpunkt zwischen dem Himmel und dem verletzten Herzen eines Menschen. Doch negative Haltungen innerhalb der Gemeinschaft verursachen unsichtbare Risse. Harte Worte, vorschnelle Urteile, Schweigen, wenn man die Hand hätte reichen können. All das kühlt die Atmosphäre des Glaubens ab. Und der Heilige Geist, so sensibel, zieht sich dort zurück, wo Uneinigkeit herrscht. Das größte Ziel des Feindes ist es, zu spalten. Deshalb ist jede Haltung der Versöhnung, der Sanftmut, der Ermutigung ein Angriff gegen die Hölle. Der Apostel Paulus schrieb an die Philipper: Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Philipper 2,3. Das ist gegen den Strom. Es widerspricht allem, was die Welt lehrt. Aber es ist das, was das Reich Gottes festlegt. Und wenn eine solche Haltung in der Gemeinschaft herrscht, gibt es dort Freiheit, Kraft und Wachstum. Die Gemeinde wird lebendig und unwiderstehlich, wenn ihre Glieder mit echter Liebe handeln. Wenn die Bereitschaft da ist, zuzuhören, zu vergeben, Seite an Seite zu gehen, auch in schwierigen Zeiten. Einheit bedeutet nicht, dass es keine Konflikte gibt, sondern dass man sich entscheidet, trotz allem zusammenzubleiben. Und das zeigt, sich im täglichen Verhalten, im achtsamen Umgang mit Worten, in der Bereitschaft zu dienen, im Bekenntnis zur Wahrheit. Das Zeugnis Christi spiegelt sich nicht nur von der Kanzel wider, sondern in den einfachen Begegnungen des Alltags. In der Art, wie ein Bruder sich um den anderen kümmert, wie eine Schwester für eine andere betet, wie junge Menschen die Älteren ehren, wie die Leiter mit Gnade leiten. Gemeinschaft ist kein Luxus, sie ist geistliches Überleben. Und die richtige Haltung ist die Brücke, die diese Gemeinschaft lebendig erhält. Manchmal kommen verletzte, ängstliche, hoffnungslose Menschen in unsere Kirchen. Menschen, die Trost, Hilfe und Befreiung suchen. Einige von ihnen sind schlicht gekleidet oder tragen Kleidung, die nicht dem üblichen Stil der Gemeinde entspricht. Kleidung, wie man sie in der Welt sieht. Doch manchmal genügt ein entsetzter Blick, ein Ausdruck der Missbilligung oder des Vorurteils von Gemeindemitgliedern, um diese suchenden Menschen sich schlecht fühlen zu lassen. Ausgeschlossen, unerwünscht. Das darf nicht geschehen, Brüder und Schwestern. Im Gegenteil. Wir müssen alles dafür tun, dass sich diese Menschen willkommen fühlen, dass sie sich geliebt wissen. Denn in diesem Moment sind sie verletzt und suchen Hilfe. Schau niemals auf das Äußere eines Menschen. Wir sollen sie mit Liebe ansehen und niemals mit einem Blick der Ablehnung. Wir müssen sie umarmen, sie willkommen heißen, ihnen das Gefühl geben, dass sie geliebt sind und dass sie gewiss sein können, am richtigen Ort zu sein. Jesus kam, um uns zu retten und uns über die Liebe Gottes zu lehren. Er bewegte sich unter den verachtetsten Menschen der Gesellschaft und sah niemanden mit Vorurteilen an. Ja, Jesus sprach das an, was verändert werden musste, aber er behandelte alle mit Respekt und Liebe, die zu ihm kamen. Und wir sollen wie er sein, diejenigen aufnehmen, die Hilfe suchen. Die Veränderung überlassen wir dem Heiligen Geist. Und wenn sich jemand von Herzen Gott hingibt, dann wird der Heilige Geist eine vollständige Verwandlung vollbringen. Deshalb Brüder und Schwestern, seid achtsam mit eurem Verhalten, damit ihr nicht diejenigen verletzt, die bereits verwundet sind. Eine einzige Haltung von dir kann bewirken, dass jemand nie wieder eine Kirche betritt, kann bewirken, dass ein verletzter Mensch nie wieder etwas von Gott wissen will. Solche Menschen könnten sagen, die Christen predigen so viel über Gottes Liebe, aber leben nicht, was sie predigen. Unser Leben und unser Verhalten müssen Zeugnis geben. Zeugnis von der Verwandlung, die Gott im Leben eines Menschen wirkt. Die Menschen müssen Christus in unserem Leben und in unserem Verhalten erkennen. Wenn du heute Teil einer Gemeinde bist, dann wisse, deine Haltung dort ist wichtig. Sie kann das Feuer des Glaubens in jemandem entfachen oder auslöschen. Sie kann Herzen für das Evangelium öffnen oder verschließen. Sie kann Heilung bringen oder neue Wunden schlagen. Deshalb entscheide dich, eine Antwort zu sein. Entscheide dich, ein Werkzeug Gottes zu sein. Lass zu, dass der Geist deine Art, mit anderen umzugehen, verändert, damit die Gemeinde Christi ihm immer ähnlicher wird. Voller Gnade, Wahrheit und Liebe. Und wenn du spürst, dass du verletzt hast, dass du versagt oder dich entfernt hast, es ist noch nicht zu spät. Kehre um, stelle wieder her, vergib, bitte um Vergebung. Denn die kraftvollste Haltung ist die, die aus einem reuigen Herzen kommt, das bereit ist, neu anzufangen. Dort wirkt Gott. Dort wird der Leib geheilt und dort offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn mitten unter seinem Volk. Richte nun dein Herz nach oben. Schließe die Augen. Lass uns mit dem Vater sprechen. Herr, hier ist jedes Herz, das dir jetzt zuhört. Viele sind erschöpft gekommen, verletzt, voller Fragen und mit einem Verhalten, das durch Schmerz geprägt wurde. Doch heute, Heiliger Geist, geben wir uns dir hin. Forme in uns einen bewährten Charakter. Ersetze impulsive Reaktionen durch Antworten voller Gnade. Lehre uns, als Kinder des Lichts zu handeln, selbst wenn uns die Dunkelheit umgibt. Möge jede unserer Haltungen zeigen, dass wir von dir verwandelt wurden. Bewahre uns vor Bitterkeit, Zorn und Hochmut. Pflanze in uns ein sanftmütiges und demütiges Herz wie das von Jesus. Und wenn die Welt Härte erwartet, lass sie in uns die Zärtlichkeit dessen finden, der von deiner Liebe berührt wurde. In Jesu Namen. Amen. Gehe weiter mit einem hingegebenen Herzen. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern formbar. Die Gnade trägt dich und der Geist leitet dich. Jeden Tag eine neue Chance, Christus zu widerspiegeln, bis er wiederkommt. Bleibt. Im Frieden des Herrn, meine Lieben, und möge Gott euch mächtig segnen.